Methodik des Umgangs mit Menschen. Hier meine Melodik des Untergangs zum Denken. Der Logik ohne Wahn will ich dir schenken. So schwierig kann es da draußen werden. Den Herrenschmerz, er trifft manchmal genau ins Herz. Geh deinen Weg vorwärts. Die Methodik des Umgangs mit Menschen. Hier meine Melodik des Untergangs zum Denken. Der Logik ohne Wahn will ich dir schenken. So schwierig kann es da draußen werden. Den Herbenschmerz, er trifft manchmal genau ins Herz. Geh deinen Weg vorwärts. Langwierige Schwierigkeit mit falscher Heiterkeit. Sei zu Taten bereit. Die Attacke auf deine eigene Lebensphilosophie. Red mal dir ins Gewissen, wie es entsteht, deine Schizophrenie. Deine Nerven als Option, ihre Peripherie. Deine Blasphemie leugnet dein eigenes Zeugnis der Freundlichkeit. Langwierige Schwierigkeit mit falscher Heiterkeit. Sei zu Taten bereit. Die Methodik des Umgangs mit Menschen. Hier meine Melodik des Untergangs zum Denken. Der Logik ohne Wahn will ich dir schenken. So schwierig kann es da draußen werden. Den herben Schmerz, er trifft manchmal genau ins Herz. Geh deinen Weg vorwärts. Die Methodik des Umgangs mit Menschen. Hier meine Melodik des Untergangs zum Denken. Der Logik ohne Wahn will ich dir schenken. So schwierig kann es da draußen werden. Den herben Schmerz, er trifft manchmal genau ins Herz. Geh deinen Weg vorwärts. Langwierige Schwierigkeit mit falscher Heiterkeit. Sei zu Taten bereit. Die Attacke auf deine eigene Lebensphilosophie. Redet man dir ins Gewissen, wie es entsteht, deine Schizophrenie. Deine Nerven als Option, ihre Peripherie. Reine Blasphemie läutet dein eigenes Zeugnis der Freundlichkeit. Langwierige Schwierigkeit mit falscher Heiterkeit. Sei zu Taten bereit. Die Obligation der Perfektion im Angesicht der fehlerhaften Reaktion bleibt keine Option als die verdeckte Operation der wirklichen Masse als Fraktion gegenüber der Lächerlichkeit als Traktion der Nerven und dessen Niveau. So viele Produkte ohne Vision. Die Methodik des Umgangs mit Menschen. Hier meine Melodik des Untergangs zum Denken. Der Logik ohne Wahn will ich dir schenken. So schwierig kann es da draußen werden. Den herben Schmerz, er trifft manchmal genau ins Herz. Geh deinen Weg vorwärts. Langwierige Schwierigkeit mit falscher Heiterkeit. Sei zu Taten bereit. Die Attacke auf deine eigene Lebensphilosophie. Redet man dir ins Gewissen, bis sie entsteht, deine Schizophrenie. Deine Nerven als Option, ihre Peripherie. Reine Blasphemie leugnet dein eigenes Zeugnis der Freundlichkeit. Langwierige Schwierigkeit mit falscher Heiterkeit. Sei zu Taten bereit.